Kapitel 6, Übung A12. Hören Sie das Gespräch zwischen Frau und Herrn Berg. Was ist richtig, was ist falsch? Kreuzen Sie an. Liebling, das Flugzeug fliegt in 4 Stunden. Hast du deinen Koffer schon gepackt? Nein, ich habe nichts zum Anziehen. Du hast nichts zum Anziehen? Du hast doch ein neues Sommerkleid, eine neue Hose, einen neuen Bikini und 3 Paar Schuhe für den Urlaub gekauft. Die roten Schuhe gefallen mir nicht mehr. Und das Sommerkleid passt mir nicht. Du kaufst ein neues Kleid und das Kleid passt dir nicht? Hast du es nicht anprobiert? Nein, ich hatte keine Zeit. Du hattest keine Zeit? Nein, ich hatte keine Zeit. Und jetzt kann ich es nicht mehr umtauschen. Ich kaufe mir im Urlaub ein neues Kleid. Ich nehme nur die Hose, den Bikini und 2 Paar Schuhe mit. Ich brauche aber dringend noch eine neue Bluse und einen kurzen Rock. Vielleicht schaust du zuerst mal in deinen Schrank. Dort hängen ungefähr 20 Blusen und 10 Röcke. Ja, aber die sind jetzt unmodern. Also ich finde deine Sachen nicht unmodern. Hier, schau mal in meinen Schrank. Meine Hosen und Hemden sind 5 oder 6 Jahre alt. Ich brauche dringend neue Sachen. Also gut. Ich nehme 2 Blusen und 1 Rock vom letzten Jahr mit. Und dann kaufen wir in Italien für dich eine neue Hose und ein schönes neues Hemd. Und für mich 1 oder 2 Paar neue Schuhe, ein neues Kleid, eine neue Bluse und einen neuen Rock.